IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt zu präsentieren. Thala, der indische Rhythmuszirkel. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Thala ist das indische System der Rhythmik. Thala ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet in etwa klatschen, im Englischen clap. Man kann sich den Thalas über die Harmonielehre unter der Überschrift Kadenz nähern, der Abfolge von Klanggruppen, einem eher instabilen Klangsystem aus Anspannung und Entspannung, das zum Beispiel den indischen Rhythmikkompositionen Tikhai, Mukhart oder Parvan zugrunde liegt. Dagegen wird mit dem Konzept der Zyklen, Arvand, das musikphilosophische Verständnis der indischen Klassik viel eher abgebildet und soll Gegenstand unserer heutigen Sendung sein. Das zyklische Konzept spiegelt das Verständnis der Hindu-Philosophie über das Universum wider, das selbst dem Prinzip von sich wiederholenden Zyklen folgt. Das Werden und Vergängliche wird in der indisch-klassischen Musik und ihren rhythmischen Prinzipien abgebildet. Das führende Perkussionsinstrument der nordindischen Klassik ist die Tabla. Sie ist ein mit Ziegenhaut bespanntes Trommelpaar und findet sich für die indischen Ragas als rhythmisches Begleitinstrument und im Solospiel wieder. Ihre Klangcharakteristik ist unverkennbar. Die Tabla hat sich aus der Pakavach entwickelt, einer Trommel, die bis heute im Drupad-Gesang Verwendung findet. Es ist der älteste Vokalstil Indiens. Neben diesen beiden Instrumenten treffen wir vor allem das Mridangam und den Katam für die Rhythmik in der südindischen Musik, in der südindischen Klassik, der karnatischen Musik an. Hier hat sich ein eigenständiges Raga- und Rhythmiksystem ausgebildet. Allen indischen Instrumenten ist gemeinsam, dass sie die Stimme in ihrer Mikrotonalität als das bedeutendste Hauptinstrument interpretieren und imitieren sollen. In dem musikpädagogischen Konzept für das Tabla-Spiel gibt es in der nordindischen Klassik 28 Klangtypisierungen, sogenannte Tabla-Syllables, die auf dem Trommelpaar durch spezielle Anschlag- und Stimmtechniken realisiert werden. Sie werden in einer Klangsprache, den Bols, vom Schüler memorisiert und lauten zum Beispiel Da, Na, Ga, Ka, Re, Te, Din, Tin oder Tun. Ein Thala ist das rhythmische Muster und Regelwerk, das sich in die Struktur einer Raga-Komposition eingliedert. Es sind sich wiederholende Zeitmaße in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, wie wir noch sehen werden. Sie alle dienen dazu, dem aktiv Musizierenden wie Zuhörer das Gefühl der Balance zu geben. Mit Arvartan, dem Konzept der Zyklen, haben sich in Nordindien mehr als 350 Thalas entwickelt. Das Aufführungsrepertoire zu Beginn des 21. Jahrhunderts beschränkt sich auf ca. 10 gängige Haupt- und 3 Spezialformen. Unsere heutigen Hörbeispiele stammen alle aus der Tabla-Serie des Labels Sense World Music, eine Produktion von außergewöhnlichen CDs aus den Jahren 2005 bis 2006 mit den renommiertesten Tabla-Meistern Indiens und Vertretern der jüngeren Nachwuchsgeneration. Mit einer 20- bis 30-jährigen Ausbildung auf dem Instrument ist damit im indischen Verständnis eine Altersgeneration um die 40 gemeint. Subhankar Banerjee ist ein solches Nachwuchstalent. Bereits im Alter von 5 wurde er unter die Fittiche von Sri Swapan Shiva genommen, einem Tabla-Maestro und Vertreter der Farukhabad Tabla Gharana, einer der indischen Musikschulen. Pankaj Banerjee hat in seiner weiterführenden Ausbildung unterschiedliche Stilrichtungen anderer Gharanas aufgenommen. Wir hören nun Supankar Banerjee zusammen mit dem Chennai-Spieler Ramesh Mishra in einem 16er-Beat Tental in der Gruppierung von 4x4 Schlägen. Banerjee spielt diese Mutter aller Talas in einem langsamen Tempo, Vilambit, im Stile des Peshkar, einer einführenden Improvisationsform, die sich auf wenige Tabla-Syllables beschränkt. Thank you. Pankaj Banerjees virtuoses Spiel auf der Tabla in der Improvisationsform Peshkar in einem langsamen Tempo und 16er Rhythmus. 4x4 Schläge Willambit Tantal demonstrierte uns eine der drei Variationen von Spielgeschwindigkeiten. Ein Tala kann in drei Tempi, Laya, gespielt werden, langsam, mittel und schnell, Willambit, Matya und Rut. Während einer Raga-Performance wird das Grundtempo von dem Vokalisten bestimmt oder von dem Spieler des Hauptinstruments, zum Beispiel einer Sitar, Santur oder Shenai. Dieses Tempo wird von dem Tabla-Spieler übernommen. In der Regel beginnt jede Performance in einem langsamen Tempo, Willambit. Drut markiert den schnellen Höhepunkt zum Ende einer Raga-Interpretation. Mit dem nächsten Hörbeispiel für das schnelle Tempo, Drut, bleiben wir zunächst in der gleichen Rhythmikstruktur. Tantal, 16 Schläge in einer 4x4er-Gruppe und bei dem Klangbild der Sarangi, der indischen Fiddle. Der Tabla-Maestro Akram Khan wurde zunächst von seinem Großvater Ustad Mohammed Shafi Khan in die Techniken und das Konzept des Tabla-Spiels eingeführt. Beide herausragende Vertreter der Acharakarana. Akram Khan wird begleitet von dem Sarangi-Spieler Murad Ali, während in dem ersten Hörbeispiel Shubhankar Banerjee den Tantal in einem einfachen Improvisationsspiel gestaltete, hören wir Akram Khan in einer Serie von festgelegten Kompositionen Tukra, Chakradar und Anagat. Der Chakradar stammt aus der Feder der Tabla-Legende Alarakka. Akram Khans Tabla-Spiel in den Kompositionsformen Tukra, Chakradar und Anagat im 16er Rhythmus Tantal einer 4x4er-Gruppe steht für das gesamte Konzept der rhythmischen Zyklen.